Kabbala, da wandern Gedanken in weite und unbekannte Fernen. Dort am Rande des Urwalds, da warten die Gaukos auf irgendein Abenteuer. Wenn die grüne Hölle lockt, dann kommen alle Mann für Mann reiten, kämpfen, nie liegen, darauf kommt's im Leben an. Abends an am Lagerfeuer träumen sie vom Glück der Welt und ein Lied, der klingt zum Himmel zählt. Stern von Rio, du könntest mein Schicksal sein, wann leuchtet dein Zauberschein nur mir allein? Stern von Rio, du Traum einer Tropennacht, mein Herz war von dir entfacht, ich's gedacht. Du schenkst die Freuden und auch die Tränen, du kennst das Geheimnis der ewigen Liebe. Stern von Rio, du könntest mein Schicksal sein, wann leuchtet dein Zauberschein nur mir sein, wann leuchtet dein Zauberschein nur mir allein? Stern von Rio, du Traum einer Tropennacht, mein Herz war von dir entfacht, ich's gedacht. Stern von Rio, mein Schicksal sein, wann leuchtet dein Zauberschein nur mir allein?